Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Je, oh je, 5 Minuten zu spät. Wir bitten um Entschuldigung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Aber jetzt sind wir da und heute Nacht ist bei uns Themennacht. Und das Thema heute Nacht heißt, das Internet ist mein Unglück. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die durch das Internet zum Beispiel total vereinsamt sind, die durch das Internet krank geworden sind, durch die extreme Internetnutzung, die sich online verschuldet haben, die Sex nur noch im Netz praktizieren und gerne auch mit Leuten, denen ein Online-Kontakt zum Verhängnis geworden ist. Also vielleicht habt ihr jemand über das Internet kennengelernt und das wurde dann euer großes Unglück. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Daniel und Daniel ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Daniel. Ja, hallo Domian. Hallo Daniel. Das Internet ist mein Unglück, sagst du auch? Ja, also ich würde das schon so behaupten. Also bei mir ist es so, dass ich eine Sozialphobie habe und halt internetsüchtig bin. Und das zieht sich halt beides ein bisschen. Eine schlimme Kombination. Ja, richtig. Bist du internetsüchtig geworden, weil du die Sozialphobie hast? Ja, also die Sozialphobie ist halt durch ein paar Dinge aus der Vergangenheit eher entstanden, dass ich mich halt aus meinem Freundeskreis immer mehr zurückgezogen habe. Und dadurch habe ich mich halt mehr zu Hause beschäftigt, mir Beschäftigung gesucht durch das Internet halt. Und verstehe. Dann habe ich mich da immer mehr reingesteigert und jetzt hänge ich da ein bisschen fest. Sagen wir so, genau verstehe ich es noch nicht. Was ist da passiert, dass du diese Sozialphobie bekommen hast? Ja, also ich bin mal ins Krankenhaus gekommen durch eine Nebenreaktion von Medikamenten. Mhm. Und an dem Tag dachte ich, müsste ich sterben, weil mir ging es so schlecht. Sowas hatte ich noch nie gehabt. Und dann habe ich halt sozusagen überlebt. Und seit dem Tag bin ich irgendwie ein ganz anderer Mensch geworden. Mhm. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also früher hatte ich so, wie die meisten Jugendlichen, so eine Scheißegalhaltung. Mir war alles eigentlich egal. Ich habe die Schule geschmissen gehabt. Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Und nach dem Tag habe ich mich dann halt komplett verändert. Ich habe aufgehört zu rauchen, aufgehört. Ich hatte früher eine Zeit lang gekifft, aufgehört zu kiffen. Ich trinke keinen Tropfen Alkohol mehr. Mhm. Ich habe mein Abitur nachgemacht. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Dann hat das ja insofern eine gute Wirkung gehabt. Ja, das ist richtig. Das hatte wahrscheinlich eine abschreckende Wirkung gehabt. Ja. Und wie alt warst du da? 16 circa. 16. Ja. War das so schlimm? Hast du im Koma gelegen? Nee, im Koma nicht. Aber ich war nicht ansprechbar und war auf Intensivstation 3 Tage lang. War es ernst um dich? Ja, ernst war es jetzt nicht, aber ich habe mich da dann noch reingesteigert und weiß ja, wie das ist, wenn man sich in was reinsteigert, dann wird es umso schlimmer, nicht? Okay, dann hat aber dieses Erlebnis zur Folge einmal eine gute Folge gehabt, dass du kein Alkohol mehr trinkst, keine Drogen, dass du dich in die Schule reingearbeitet hast wieder, aber du hast dich von den Menschen zurückgezogen. Richtig, seit diesem Tag habe ich mich immer mehr zurückgezogen, das hat ein halbes Jahr dann danach angefangen. Und früher war alles normal? Ja, vorher war alles normal. Ich war ein ganz offener Mensch, ganz anders als heute. Mhm. Und dann habe ich halt eine Sozialphobie gekriegt. Dann, ja, was heißt das, dass ich halt nichts mehr mit den Leuten mache? Ich habe jetzt eine leichte Abneigung gegen Gesellschaft, gegen Menschen überhaupt. Dann habe ich Paranoia. Ich habe jetzt noch ich bin in psychotherapeutischer Behandlung auch. Ja, doch mal eine Frage zur Klärung. Du hast das Abitur gemacht. Ja, ja, richtig. Abitur das gemacht. Fertig. Ja. Und kann man sagen, dass du seitdem immer und immer und immer mehr vor dem Internet sitzt? Das ist jetzt erst seit letztem Jahr, dass ich das fertig habe. Ach so, na ja gut, aber seit letztem Jahr dann? Ja, nö, das hat sich schon vorher dann ein bisschen gesteigert, weil dieser Vorfall ist ja schon länger her. Ja, wie lange sitzt du denn heute beispielsweise so zur Zeit vor dem Rechner? Also heute sitze ich seit 17 Uhr vor dem PC, aber dazu soll auch gesagt werden, dass ich erst um 17 Uhr aufgestanden bin. Ach so. Das ist auch noch ein Punkt, der da angesprochen werden sollte, dass mein Biorhythmus komplett im Eimer ist. Ich gehe meistens morgens um 9 Uhr schlafen. Mhm. Kommt mal drauf an, mal um 6 Uhr morgens, mal um 9 Uhr morgens. Und dann stehe ich halt immer abends halt auf. Und das hat halt zur Folge, dass ich auch mal schlafen gehe, wenn es hell wird und aufwache, wenn es dunkel wird. Das heißt, ich kriege kein Sonnenlicht ab. Verstehe. Was machst du denn im Netz die ganze Nacht dann über? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so eine Sucht habe, zum Beispiel nach Spielen oder irgendwas Bestimmten, sondern ich brauche das einfach, dass ich online bin, dass ich weiß, ich bin online, weißt du? Na gut, aber du musst ja irgendwas tun da. Ja, richtig. Also es ist schon so, dass ich spiele. Ich spiele einen überwiegenden Teil, dann schreibe ich ein bisschen mit Leuten. Also den sozialen Kontakt über das Internet kann ich schon pflegen mit Leuten. Nur halt im Real möchte ich das nicht haben, da fühle ich mich unwohl. Ja, wobei das natürlich ein künstlicher Kontakt ist übers Netz. Ja, schon. Aber immerhin hörst du noch Radio oder guckst Fernsehen oder wie nimmst du uns wahr? Oder ja, Fernsehen nicht, ich guck Radio. Ich habe dich auch bei Facebook auf der Facebook-Page, da kriege ich alles mit und deine Videos gucke ich mir bei YouTube dann an oder nachts eins live. Da kann man ja schon bald schon Scherz machen, wenn ich am Frühstücken bin, gucke ich mir deine Sendung an. So, das klingt alles nicht so lustig. Das heißt, du bist total vereinsamt, du hast keine Kontakte nach draußen. Nee, also meine Freunde von damals versuchen es noch, die wissen davon gar nichts, weil die haben halt gemerkt, dass ich mich halt zurückziehe, aber... Wo lebst du bei deinen Eltern noch? Nee, ich wohne alleine. Von was lebst du? Von meinen Eltern. Von deinen Eltern? Ja, aber das ist mir auch unangenehm, das geht jetzt nicht über Jahre so, sondern erst seit ich mit der Schule fertig bin. Wie viel geben die dir im Monat? Ja, also die zahlen meine Miete und dann kriege ich halt noch ein bisschen Geld zum Essen und Kindergeld kriege ich halt. Das kommt, auf wie viel Kohle kommst du da ungefähr? 250. Ja, aber Miete ist frei, das zahlen die. Ja, das ist alles Miete, Strom. Ich habe dann eigentlich noch genug Geld für mich übrig. Also ich komme damit komplett aus, wenn man nicht viel macht und nicht rausgeht. Ich wollte gerade sagen, du gibst ja nichts aus. Wenn du nur davor sitzt, dann konsumierst du ja auch nichts. Ja, und ich kann dir auch sagen, ich war gestern das erste Mal seit 2 Wochen wieder draußen zum Einkaufen. Also es ist auch so, dass ich es vermeide, rauszugehen. Ich gehe mal nur einkaufen und kaufe dann auch so viel ein, dass ich so lange wie möglich nicht rausgehen muss. Also ich bunkere das dann richtig. Ich gehe dann immer so für, weiß ich nicht, für 2 Wochen einkaufen, dann habe ich genug und dann gehe ich auch erst wieder raus. Und das dann kannst du das vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was das für eine Angst ist, die du vor Menschen hast? Kannst du die mal genauer beschreiben? Also ich habe nicht jetzt so, wie soll man das sagen, ich fühle mich einfach unwohnt. Wenn ich fühle mich beobachtet, das ist auch dieses Paranoia. Das hat mir mein Psychologe halt alles erklärt, weil ich will halt, wenn ich bei meinem Psychologen bin, auch mit offenen Karten reden. Ich will nicht, dass er so mir halt verheimlicht, was ich habe. Ich will das dann auch wissen. So, und er sagte mir das dann auch, ja, dies und das. Und das ist halt mein Problem, dass ich, weiß ich nicht, ich fühle mich unwohl. Ich fühle mich dann nicht sicher einfach. Ich brauche meine 4 Wände, wo ich weiß, was ist. Ich brauche meinen Tagesablauf. Und mein Psychologe, der hat mir jetzt auch mit meiner Ärztin zusammen, haben die mir jetzt eine Überweisung für eine psychosomatische Klinik geschrieben, weil halt der Verdacht noch auf Asperger-Syndrom bei mir diagnostiziert wurde, also die Krankheit noch nicht, aber der Verdacht halt, dass ich halt ziemlich viele Symptome davon zeige, dann. Die Gefahr besteht wirklich, wenn sich das so einschleift, dieses Verhalten, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieses immer zu Hause sein und so auch völlig gegen den normalen Rhythmus zu leben, wird es natürlich immer schlimmer, da rauszukommen und immer schwieriger. Ja, das größte Problem, Domian, ist, dass ich mich also absolut wohlfühle. Ich weiß zwar, also dieser soziale Kontakt fehlt mir auf einer Weise auch, aber weil ich weiß, dass ich das brauche, aber ich fühle mich einfach mit diesem Tagesablauf, den ich habe, einfach wirklich wohl. Und ich weiß, dass ich internetsüchtig bin, aber ich will es gar nicht ändern, das ist das Schlimme, aber ich muss es ändern, weil es sonst meinem Lebensverlauf schaden wird auf Dauer. Das zum einen, und zum anderen sitzt du ja auch in komfortablen Verhältnissen. Wenn du jetzt dein Geld verdienen müsstest du ja auch was machen. Das ist ja auch ein ganz unnatürliches Verhalten. Ja. Du kriegst ja alles quasi bezahlt und kannst dir das dann auch erlauben, dich so zu verhalten wie jetzt. Ja, du hast Abitur gemacht, sicherlich auch mit einem Berufswunsch verbunden schon, oder? Ja, schon. Nämlich? Also ich würde gerne Biochemie studieren gehen oder halt vorher noch eine Ausbildung in dem Bereich machen, aber... Das ist schwierig im Moment. Mein Notendurchschnitt ist auch nicht so toll. Da muss ich gucken, ob ich einen Studienplatz kriege. Ich würde gerne was machen, aber dann graut es mir auch wieder davor, dass ich dann raus muss und so eine Regelmäßigkeit in mein Leben kommt, die wieder alles umkrempelt. Du sagst, dass du dich so wohlfühlst. Hast du zum Beispiel auch keine Sehnsucht nach einer Beziehung und nach Sex? Nö, also das eigentlich nicht so. Also schon vermisst man mal die weibliche Nähe. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da keinen Wert drauf lege, aber... Aber ist nicht so wichtig für dich im Moment. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich Sex hatte, war über 1,5 Jahre her. Und ich habe da auch nicht... Also, Interessiert mich nicht so. Mich lockt lieber eine anständige Beziehung als irgendwie Sex, Wunschsex. Ja, wie lange ist es her, dass du verliebt warst? Ich war nur einmal in meinem Leben verliebt und das war auch mit 16, da war ich noch normal in Anführungsstrichen. So. Also Daniel, du bist ja ein sehr reflektierter Typ, das mag ich, wie du so redest über deine Lage. Und ich glaube, das ist auch noch ein Problem vom Internet. Alle Symptome, die habe ich mir alle gegoogelt und ich wusste ja schon fast, bevor ich zum Arzt ging, was ich hatte. Und dann manchmal sind da auch Sachen, die falsch sind, dann steigerst du dich in Sachen rein. Absolut. Ich habe auch so eine hypochondrische Störung, was meine Ärzte mir bestätigt hatten. Dann, wenn es nach mir ginge, hätte ich schon 10-mal Krebs gehabt, 5-mal AIDS und allen möglichen Scheiß. Okay, aber das ist so schlimm. Gerade das müsste dich ja alarmieren, zu sagen, eben auch mit der Vernunft und auch mit deinem Wissen, was du dir vielleicht angeeignet hast, es ist höchste Eisenbahn, genau das zu machen, was dein Arzt und dein Psychologe sagen, nämlich, dass du in eine Klinik gehst. Ja, auch wenn dir das spontan erstmal unangenehm ist, da rauszugehen. Es muss dir ja auch unangenehm sein, weil du aus deinem Kreislauf, aus deinem Hamsterrad raus musst. Ja, richtig. Also die Überweisung habe ich jetzt auch schon ein paar Wochen in der Schublade liegen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt einen Termin machen soll. Ich bitte dich darum, das zu machen, Daniel. Also ich fühle mich aber so jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass ich halt körperlich mich nicht betätige. Ich mache keinen Sport. Ich bin jetzt nicht übergewichtig. Ja, und das ist ja kein Lebenskonzept, was du da hast. Ja. Du bist ein junger Kerl von 20 Jahren. Du möchtest auch irgendwie mal noch Dinge in deinem Leben machen. Und nur zu Hause sitzen oder und nachts vor dem PC und rumchatten und spielen, ist ja auf Dauer sehr öde. Und macht einen zudem noch kaputt. Und fördert deine seelische Erkrankung, die du hast. Ja, ich flüchte mich da halt rein, weil wenn ich mich... Komplett. Mein Psychologe sagte, wenn ich mich nicht mit dem Internet befassen würde, würde ich mich mit mir selbst beschäftigen und wieder irgendwas suchen, was ich bei mir als Krankheit ansehen könnte zum Beispiel. Deshalb habe ich mir das als Ausflucht sozusagen gesucht, aber... Alles rational erklärbar und gut. Mhm. Und ich kann wirklich nur auch als ganz fremder, außenstehender Mensch an dich appellieren, diesen Kreislauf, in dem du da drin steckst, zu durchbrechen, indem du das annimmst, diese Möglichkeit mit der Klinik. Du kannst es doch zu jeder Zeit abbrechen, wenn es überhaupt nicht geht und wenn du es ganz schlimm findest. Ja, das stimmt schon. Daniel, vielleicht noch ein paar Erklärworte von meinem Psychologen, wie das dann da in der Klinik zugeht und was die da so machen. Ja, nur ich wollte auch sagen, dass das Problem ist bei so einer Klinik, dass ich Leuten schlecht vertrauen kann, weißt du? Ich habe dieses Paranoia, dass die Leute mir immer was Böses wollen. Ja, aber das ist doch ein Teil deiner Erkrankung und darauf wird man in der Klinik doch auch eingehen. Und wie man da eingeht, kann dir der Peter mal kurz vielleicht erklären, wenn du das magst. Ja, gerne. Ja? Dann legst du auf, der ruft dich gleich wieder an. Alles klar. Und mach es bitte. Und ich würde gerne irgendwann nochmal mit dir reden und dann musst du mir erzählen, das und das hat sich geändert und ich lebe heute so und so. Das wäre super. Alles gleich. Ich werde mich nochmal melden. Und würde mich sehr freuen, Daniel. Ich wollte an der Stelle nochmal sagen, das ist eine gute Sendung und Dankeschön. Hast schon vielen Leuten geholfen. Mach weiter so, ja? Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 solltet ihr gerade hier reingezappt sein. Unser Thema heißt das Internet ist mein Unglück und ich möchte gerne mit Leuten reden, die durch das Internet in schwierige oder sehr unglückliche Umstände gekommen sind. Also so wie Daniel gerade, der sagt, dass er komplett vereinsamt ist. Vielleicht gibt es Menschen, die durch das Internet sich komplett verschuldet haben. Vielleicht gibt es Leute, die durch das Internet jemanden kennengelernt haben und dieser Mensch, diese Person wurde dann zu eurem Unglück oder wurde euer Unglück. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Marie, 19 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Marie. Schön, dass du da bist. Du redest auch über das Internet und die Schwierigkeiten damit. Genau, also das Internet ist mir vor ein paar Tagen zum Verhängnis geworden. Oh, vor ein paar Tagen. Sozusagen. Erzähl. Ja, mein Ex-Freund hat am Montag über Facebook mit mir Schluss gemacht. Was schon ziemlich bescheuert ist, finde ich. Ja, also richtig arg, ja. Ja. Und wir waren ein Jahr zusammen. Ein Jahr und er hat nicht den Arsch in der Hose zu dir zu kommen und es dir ins Gesicht zu sagen. Ja, genau. Er wohnt ein bisschen weiter weg von mir, circa 2 Stunden mit dem Auto. Und wir haben uns auch immer nur am Wochenende gesehen. Und ja, er war das ganze Wochenende bei mir und dann bekomme ich montags die Nachricht, ich habe keinen Bock mehr. Und das meinst du damit, dass das dadurch das Internet zum Verhängnis wurde, oder? Ja, genau. Ja. Da bekamst du die Nachricht? Was hat er geschrieben? Dass er keine Lust mehr auf unsere Beziehung hat und dass er das einfach nicht mehr kann. Hat er das als private Nachricht geschrieben oder für alle anderen sichtbar? Als private Nachricht, zum Glück. Ja, und seitdem meldet er sich auch nicht mehr bei mir. Ich habe gar keine Chance, ihn irgendwie zu erreichen oder persönlich mit ihm drüber zu reden. Wie hast du denn darauf reagiert? Ja, ich war ziemlich sauer, habe versucht, ihn anzurufen, aber hat alles nichts gebracht. Hast du zurückgeschrieben dann? Ja, habe ich. Ich habe ihn gefragt, warum und wieso, aber es kam nichts. Und jetzt hat er mich auch blockiert. Ach, das auch? Ja. Das auch. Das tut weh nach einem Jahr. Ja. Wenn man ganz kurz zusammen war, ist das vielleicht noch eher zu verkraften, aber ein Jahr ist ja immer ein Jahr. Ja, schon eine lange Zeit. Hat es denn vorher auch schon irgendwie gekriselt? Gab es da schon irgendetwas, was nicht so gut lief? Nee, das ist ja das Komische. Also es war gar nichts. Ich habe ihn ja einen Tag davor noch gesehen. Ach, du hast einen Tag vorher noch gesehen? Ja, genau. Und dann dachte ich mir auch, da hätte er mir das auch ins Gesicht sagen können. Allerdings. Und wie war die Stimmung zwischen euch einen Tag vorher? So wie immer. Eigentlich ganz gut, ja. Und man hat sich freundlich verabschiedet voneinander und ja, Schatz, genau. Mach's gut und was man so sagt. Ja, genau. Das ist ein Ding. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vielleicht so erklären, dass er eine andere gefunden hat, die vielleicht in seiner Nähe wohnt. Und er jetzt zu feige ist, mir das ins Gesicht zu sagen. Du kennst ihn ja schon ganz gut. Wie alt ist er? Ja. Wie alt ist er? 23. Ja. Ist er eher, wenn du jetzt ganz streng auf ihn schaust, eher ein feiger Typ? Eigentlich nicht. Also ich schätze ihn eigentlich überhaupt nicht so ein. Oder habe ihn bis jetzt so eingeschätzt. Hätte ich nie von ihm erwartet. Ja, vielleicht hat er eine gute Maske getragen für dich. Ja, das kann sein, ja. Ja, das kann sein. Was wirst du jetzt weitermachen? Wie planst du, dich weiter zu verhalten? Ja, also ich hätte halt noch gern ein persönliches Gespräch mit ihm. Aber ich weiß ja überhaupt nicht, wie ich an ihn rankommen soll. Er ignoriert meine Anrufe. Ich kann es völlig verstehen, dass du dich nochmal mit ihm unterhalten willst. Wenn er sich jetzt allerdings so zurückzieht, wirst du, glaube ich, gar keine Chance haben, nochmal an ihn ranzukommen. Ja. Und vielleicht, wenn du es aushältst, solltest du es auch sein lassen. Du hast zurückgeschrieben, du hast versucht, ihn anzurufen. Der weiß, dass du mit ihm reden willst. Ja. Jetzt würde ich nicht noch alles Mögliche in Bewegung setzen. Der will im Moment nicht mit dir reden. Okay. Ich glaube, das wird für dich besser, auch so für deinen Stolz, wenn du jetzt dich dann auch komplett zurückziehst. Ja. Schlimm genug, das Ganze, finde ich. Ja, die Ungewissheit ist halt schlimm. Man weiß nicht, was da passiert ist, was man falsch gemacht hat. Naja. Liebe Marie, kann man jetzt leider nichts weiter sagen und machen. Das ist der klassische Fall, wo man in einer Liebestraurigkeit ist, die man aushalten muss. Ja. Leider, leider. Ich wünsche dir, dass du da relativ schnell drüber hinwegkommst. Eine Weile wird es noch dauern. Ja, vielen Dank, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Tschüss. So. Und weiter geht es mit Dominik. Und Dominik ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dominik. Auch zum Thema. Was ist bei dir vorgefallen? Ich würde mal so sagen, also mein Hauptproblem ist eigentlich die Website YouTube. Die was? Ich habe sie verstanden. Das Hauptproblem ist die Website YouTube. Die Website YouTube, warum? Ich habe seit 2010 habe ich einen Kanal auf YouTube und bin auch sehr bekannt geworden, verdiene da jetzt auch mein Geld, nur ich werde da sehr stark gemobbt. Was heißt das, du wirst gemobbt? Es fing alles damit an, dass sich gewisse Neider Kommentare unter meinen Videos schreiben. Das hat mich alles noch, sag ich mal, sehr kühl gelassen. Sag's nochmal, da war so ein Störer in der Leitung. Oder halt denn das Telefon mal irgendwie anders. Sag den Satz nochmal, okay. Bitte. Geht das jetzt besser? Ja, leg mal los, rede mal. Okay, alles klar. Also ich habe seit 2010 habe ich einen Kanal auf YouTube und ja, wie soll ich sagen, also es hat am Anfang alles sehr gut gelaufen. Habe jetzt auch damit angefangen, Geld zu verdienen und es kamen immer mehr böse Kommentare, die mich erst am Anfang noch kühl gelassen haben. Vorab vielleicht noch die Erklärung, was genau machst du denn da in deinen Einspielfilmchen? Also ich spiele Computerspiele und kommentiere die. Ach so, okay. Und wie gesagt, also das habe ich auch jetzt sehr gut gemacht, habe mich immer weiter gesteigert, wurde immer besser, habe auch eine gewisse Fangemeinde bekommen. Und irgendwann ging das so weit, dass es halt Neider gab. Es haben Leute böse Kommentare unter meinen Videos runtergeschrieben. Es ging so weit, dass über mich Spiele gemacht wurden, wo ich als böser Oberfiesling dargestellt wurde, der hingerichtet werden sollte. Es wurden Bilder in diesem Spiel wurden da hochgeladen, wo ich noch eine Gesichtshälfte hatte und die andere war verbrannt. Also es war komplett schlimm. Sehen die dich denn in deinen Einspielfilmen mit deinem realen Gesicht, die Leute? Ja, also es gibt halt Videos, da hört man nur meine Stimme und es gibt Videos, da sieht man nur das Video von mir. Mhm. Also die Webcam ist dann an. Wie viele Klicks hast du? Ich habe also, wenn es gut kommt am Tag, habe ich unter einem Video 20.000 Klicks. Also ich habe jetzt 60.000 Abonnenten und 70 Millionen Videoaufrufe. Und du sagst, damit verdienst du Geld auch schon. Genau. Also es ist jetzt wie verdienst du damit Geld? Ich habe von YouTube habe ich eine Partnerschaftsanfrage bekommen und die haben dann gesagt, so weißt du was, wir schalten Werbung auf deinem Video. Ach so. Und jedes Mal, wenn einer da draufklickt, bekommst du Geld. Wenn ich fragen darf, wie viel Geld kommt da im Monat so rum? 3.000 bis 4.000 Euro. Boah, das ist ja Wahnsinn. 3.000 bis 4.000 Euro? Ja, es ist sehr viel Geld jetzt geworden, weil halt, wenn 20.000 Leute auf ein Video draufklicken und das dann nur ein Video ist und ich habe über 1.000 Videos schon hochgeladen in der Zeit, das summiert sich das natürlich. Mhm. Aber nun war gerade mein erster Gedanke, Dominik, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, und das tust du ja durch deine Arbeit, das ist ja nichts anderes, als wenn man im Fernsehen, im Radio arbeitet, muss man halt auch damit rechnen, dass Leute mit einem blöd umgehen und dass man auch schlechte Kritik bekommt oder, ja, du sagst, ich werde gemobbt, aber dass es halt auch ein schlechtes Echo gibt. Das ist das Spiel, das gehört dazu, das kann dazugehören. Wie gesagt, also das war mir auch am Anfang alles klar. Ich habe nicht gedacht, dass das so ein Ausmaß hat. Also ich habe auch über das Internet habe ich auch eine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt auch zusammen bin. Und die kann ja eigentlich dafür nichts. Also die kann nichts dafür, irgendwie, dass ich ja die Videos mache. Und genau die ziehen ja auch noch mit in den Dreck. Sagen, dass die AIDS hat und irgendwie, dass die alle töten möchte und so. Und das irgendwie bewegt mich, weil meine Freundin kann auch nichts dafür. Also ich finde das irgendwie total traurig. Ist die denn mit ihrem realen Namen bekannt, die Freundin? Ja, die ist mit ihrem realen Namen bekannt. Ja, das ist traurig, aber so ist das Netz. Das wissen wir mittlerweile alle, dass wir da eben mit den geballten Abgründen des Menschen konfrontiert sind. Und dass alles Widerliche auf einen da einschlägt. Ist aber auf deine Person bezogen. Was ist dir denn da am meisten unangenehm? Also es fing eigentlich an, dass es so, also ich habe, als ich mit meiner Schule beendet habe, habe ich eine Ausbildung angefangen als Fachinformatiker in einer großen Firma. Als die dann herausgefunden habe, dass ich in deren Augen Kinderspiele spiele und die dann auf YouTube hochlade, wurde ich sehr stark gemobbt. Also ich bin eigentlich auf das Geld angewiesen jetzt von YouTube und kann jetzt nicht einfach so damit aufhören. Also du bist aus deiner Arbeitsstelle bist du wieder raus? Genau, ich habe die abgebrochen, die Arbeitsstelle, weil ich das einfach nicht mehr konnte. Also dieser Druck war viel zu hoch, man hat sich über mich lustig gemacht, mein Chef hat mich nicht mehr ernst genommen, es war komplett schlimm. Ja, gut, auch da muss man nur wieder sagen, also entweder musst du dich entscheiden, was du machen willst, ob du in einen normalen Beruf gehst oder ob du halt sowas Schräges da machst. Wenn du wenn die Leute sich lustig machen über das, was du da machst, was ich ein bisschen komisch finde, ich hatte eher Respekt vor, dass ein junger Kerl wie du da schon so einen Erfolg hat. Aber Erfolg bringt immer mit sich, dass man auch Häme aushalten muss. Das ist so. Es gibt ganz wenige Leute, die davon verschont bleiben. Vielleicht hat dich das doch zu sehr überrollt, dass du da vielleicht auch zu naiv dran gegangen bist und hast gedacht, naja, toll, super, ich mache den Leuten Spaß und gut ist. wie gesagt, also ich habe auch, bevor ich die Sache angefangen habe, habe ich noch auf anderen Kanälen wie Emero, DK oder Gronkh, ich habe alle nachgeguckt, die hatten alle nicht irgendwie so übelste Videos oder sowas, also es war irgendwie... Wie erklärst du dir das nun, also, dass sie bei dir jetzt gerade so heftig sind, die Leute? Ich finde einfach, die kommen halt mit meinem Erfolg nicht klar. Ich weiß nicht, ob ich mich mit irgendwelchen Leuten mich da, ob ich da was Falsches gesagt habe oder so. Ja, das kann doch sein, Dominik, dass du da auch Neid schürst. Ist doch klar. Wenn du da so ein erfolgreiches Ding laufen hast, hast du immer sofort auch die Neider programmiert. Und die ja, über dich die Jauche ausschütten. Also ich würde jetzt mal, ohne jetzt die Details zu wissen, würde ich zu dir sagen, das musst du aushalten, wenn du sowas machst. Ich weiß nicht, wie man sich dafür schützen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Wenn es zu heftig ist, dann darf man nicht in die Öffentlichkeit gehen. Das ist letztendlich die letzte Konsequenz. Und was ich auch noch sehr traurig finde, dass ich auch wegen der ganzen Sache auch irgendwie auch meinen besten Kumpel Robert verloren habe. Warum das? Weil der will jetzt auch nichts mehr mit mir zu tun haben. Warum? Weil er einfach das auch jetzt lächerlich findet. Er hat auch, ich habe gedacht, ich kenne ihn schon seit der Realschulzeit und weiß nicht, kam mit Robert eigentlich immer sehr gut klar und er hat dann irgendwie eins dieser Spiele, die gegen mich waren, hat er in die Hand bekommen, fand das voll lustig und hat gesagt, ja komm, stell dich nicht so an, Mann, die machen doch so Scherz und so. Und als ich dann gesagt habe, nee, ich finde, das ist kein Scherz, wenn das geht irgendwie auch zu weit, dass irgendwie schon Drohung ist und irgendwie da auch einer will, dass ich da sterbe, hat er gesagt, ja komm, weißt du, wenn du nur so steif bist, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Dominik, all das, was du jetzt gesagt hast, wenn dir das zu viel wird, ist die einzige Konsequenz, das Ding einzustellen. Aber was mache ich dann? Das ist mein einzigster, wo ich Geld bekomme. Ich habe doch jetzt so eine große Lücke irgendwie, dass ich doch irgendwie nicht irgendwie noch irgendwo eine Ausbildung bekomme. Naja gut, du bist 17 Jahre alt und offensichtlich auch relativ talentiert. Und wenn du in dem Bereich, ich würde dir so vorschlagen, mach auf jeden Fall eine Ausbildung noch. Auf jeden Fall. Egal, was du dann irgendwie im Netz nochmal privat machen wirst, aber als Grundlage solltest du das machen. Das ist natürlich sehr verlockend, wenn man mit 17 Jahren da schon 4.000 Euro in der Tasche hat im Monat. Aber das müsstest du jetzt als Priorität setzen, mach deine Ausbildung in dem Bereich, der dich interessiert. Dann bist du ein paar Jahre älter, vielleicht auch ein bisschen erfahrener und vielleicht ein bisschen abgehärteter und dann kannst du richtig loslegen im Netz mit dem, was du machen möchtest. Ja, alles klar. Ja, lieber Dominik, dann hoffe ich, dass du da doch relativ gut rauskommst aus der ganzen Nummer. Und alles Gute wünsche ich dir. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wenn wir dich nochmal anrufen dürfen, wegen der Anschrift. Okay, alles klar. Gut, machen wir so. Tschüss, Dominik, alles Liebe. Ciao. Tschüss, Dominik, alles Gute. Ciao. 1:32, 1:33 haben wir hier. Und hier ist Gela. Gela ist 70. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Das ist aber ein Sprung von 17 auf 70. Ja, also so. Ich möchte dann auch ein Autogramm haben. Ja, natürlich. Du kriegst aber ich das erste Mal angerufen habe, nee, Quatsch, eine Mail geschrieben habe und bin gleich da dran gekommen. Also das ist da richtig lustig. Weil du es bist. Ja. So. Ja, also. So, Gela, Internet. Ich habe ein Problemchen. Ich sag mir ja selber, das ist nicht in Ordnung, aber ich muss jeden Tag am Computer sitzen und mich beschäftigen. Aber nicht spielen oder sonst was. Und es ist auch noch nicht so allzu lange. Also schon nachts fällt mir ein, ach, das musst du mal probieren und das musst du mal probieren. Mhm. Und ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich das herausgefunden habe, wie das geht. Also zum Beispiel so Bildbearbeitung, also ein Krempel. Mhm. Muss dazu sagen, dass ich meinen Computer ja noch gar nicht so lange habe. Und in meinem ganzen Lehrerdasein, jetzt bin ich ja schon lange Rentner, mit dem Computer auch nichts zu tun hatte, weil ich ja ein DDR-Kind bin, da war das ja noch nicht so dolle. Ja, hier auch noch nicht. Im Westen damals gab es das auch noch nicht so. Ja, und wie gesagt, dann habe ich mich so reingekützt. Mhm. Ja, auch Spaß, aber jetzt habe ich richtig ein bisschen Bedenken, weil ich... Ja, aber was machst du denn da so, wenn du da so lange... Naja, mal Peinecke, Bildbearbeitung und Mensch, manchmal sitze ich den ganzen Tag und lass alle... Das ist irgendwie meine ganzen anderen Prioritäten, die sind... Dahin. Ich meine, andererseits finde ich das ja toll, wenn du in deinem Alter dich dann noch so reinbeißt. Und das trainiert ja auch gut das Gehirn. Das okay, und da frage ich mich jetzt manchmal, also ich bin nicht so ein sonderlich ehrgeiziger Mensch. Also ich stelle mir wirklich dazu Fragen, warum das so ist. In der Schule als Lehrer habe ich immer gedacht, ja, kommst gut oder rund, geht alles in Gang. Aber hier gebe ich jetzt auf einmal nicht Ruhe, bis ich das habe. Und aber das zeigt mir, dass du eine ehrgeizige Frau bist und die eine Lösung finden will. Ja, aber eigentlich bin ich das ja nicht. Das ist erst neuerdings. Das denke ich mal, bist du jetzt ehrgeizig im Alter geworden? Gut, meine Nachbarn, die sagen, ey, was, jetzt bist du ja besser als ich, weil die haben ja die ganz kleinen Sachen, so Mail schreiben und ach, und mit Word kann ich doch alles überhaupt nicht. Ja, na gut, da habe ich so ein paar anerkennende Worte, aber das ist mir eigentlich, eigentlich ist mir egal. Daran kann das eigentlich auch. Also, so wie du es mir schilderst, finde ich das in Ordnung, finde ich es gut. Nee, aber nicht. Nicht so viel. Nicht vorm, ja, das ist es ja. Jeden ja, dann macht er einfach ein bisschen weniger. Ja, das ist ja mein Problem, warum ich angerufen habe. Abends nehme ich mir vor, morgen machst du einen vernünftigen Tagesablauf. Ich bin sonst immer rausgegangen, habe ja auch hier ein Häuschen und Garten und ich lasse das alles liegen und deshalb mache ich mir ja solche Gedanken. Mhm. Und wieder muss ich an dieses blöde Ding rangehen und gut, aber was gibt es da für eine Lösung? Da gibt es nur die Lösung, indem du bist eine erfahrene Frau von 70 Jahren, indem du dir selbst dann das noch stärker auferlegst, nur so und so viele Stunden vor dem PC zu sitzen und dir vielleicht andere Sachen vorzunehmen, die du dann auch erfüllen musst. Vielleicht Verabredungen oder was weiß ich, wo du gar nicht dann anders mehr kannst. Richtig, das ist die einzige Möglichkeit. Das ist die einzige Möglichkeit, ja. Gemacht, da bin ich zum Sport gegangen. Ja, genau. Ja, und das ist schlimm eigentlich. Ja. Nee, da musst du nur noch ein bisschen mehr Disziplin an den Tag legen. Ich glaube, dann geht es schon. Dass du das grundsätzlich angefangen hast, nochmal Kompliment, finde ich gut. Ja, damit habe ich ja auch kein Problem, aber das wird ja immer schlimmer. Ja, aber da musst du jetzt bremsen. Das ist immer mehr, ja. Und na gut, und wie bremse ich mich? Das ist ja, wirklich, indem du dir eine Struktur schaffst und die mit anderen Sachen füllst. Ja, ich bin sonst ein ganz struktureller Mensch. Ich bin schon fast ein, wie sagt man? Perfektionist normalerweise, auch so im Leben. Also eigentlich hat bei mir alles immer seine Zeit gehabt. Dann machst du das und das und jetzt lasse ich alles liegen. Und das ist mir irgendwie nicht normal. Also da du jetzt schon so klar darüber sprichst, bin ich optimistisch, dass du das in Kürze auch im Griff haben wirst. Ja, das sagen ja die anderen auch, wenn du es schon erkannt hast. Ja, auf jeden Fall. Dann muss ich. Ich glaube, das wird gut gehen. Na gut. Ich bin guter Dinge. Gut, ich eigentlich ja auch, aber dann verfalle ich immer wieder. Ja. Gela, aber schön, dass du angerufen hast und wir haben uns hier kennengelernt. Ja, das ist okay. Sehr schön. Gut. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Und hier ist der Daniel und Daniel ist 24. Guten Morgen, Daniel. Hi, Domian. Hallo, Daniel. Das Internet ist mein Unglück. Ja, ich verbringe halt sehr viel Zeit im Internet einfach und speziell auf so Portalen, wo sich quasi Frauen nackt machen und sich selbst befriedigen. Mhm. Also du schaust denen dann zu? Ich schaue denen dabei zu, ja. Ja. Würde ich einfach gerne mal mit dir drüber reden. Wie viele Stunden am Tag verbringst du da? Im Internet allgemein, je nachdem, wann ich schlafen gehe, so 9 bis 15 Stunden. 9 bis 15 Stunden, das ist ja unfassbar. Ja, es ist halt fast meine gesamte Freizeit eigentlich. Aber du hast noch eine Arbeit. Ja, ich habe auch eine Arbeit. Was machst du? Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Ah ja. Mhm. Und dann bist du so in der Regel um wie viel Uhr zu Hause? Ja, ich bin in der Regel dann so um 17 Uhr zu Hause. Mhm. Und wie beschreib mal dann deinen Tagesablauf, wie es dann weitergeht? Ja, dann setze ich mich eigentlich direkt vor den PC. Mhm. Spiel dann vielleicht irgendwas oder wie gesagt, schauen wir direkt sowas an. Die Pornos an? Also ja, weniger Pornos, ja. Mhm. Ja. Das mache ich dann bis spät abends. Ja. Und denke mir dann so, ja, du könntest jetzt bald mal ins Bett gehen oder so. Mhm. Aber dann dauert das meistens immer noch ein bisschen länger und länger. Und bis man dann ins Bett kommt, wird es dann meistens halt so 2-3 Uhr. Ja. Und musst schon wieder wann raus? Dann muss man halt so um 6-7 wieder raus. Ja. Dann bist du doch eigentlich immer ziemlich fertig, oder? Ja. Das glaube ich. Deswegen sage ich ja auch, je nachdem, wann ich schlafen gehe, weil ich nämlich dann auch oft einfach direkt, wenn ich dann heimkomme, manchmal so fertig bin, dass ich dann erst schlafen gehe. Ach so. Und quasi dann mitten in der Nacht aufstehe. Auch ein sehr gesunder Lebensrhythmus. Ja. Ja. Du hast keine Freundin? Nein, ich habe keine Freundin. Ich hatte bis jetzt erst einmal eine richtige Beziehung quasi, also wo ich auch Sex hatte. Mhm. Ja. Wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt mehrere Jahre schon zurück. Wann hattest du deinen letzten realen Sex? Das war auch in der Zeit gewesen, ja. Also mehrere Jahre liegt das zurück? Ja. Hast du nicht, ist das nicht wie so ein Appetithappen, wenn du das da siehst im Netz? Ja. Hast du da nicht Lust, dann auch real das mal zu erleben? Ja, das auf jeden Fall. Und warum versuchst du nicht, das dann zu bekommen real und gehst raus in die reale Welt? Ja gut, keine Ahnung, aus Bequemlichkeit vielleicht oder so, ich weiß nicht. Hast du den Eindruck, dass der Konsum dieser Sexvideos auch zunimmt so im Laufe der Zeit? Ja, der hat definitiv zugenommen im Laufe der Zeit, ja. Jedenfalls, es hat irgendwie angefangen, dass ich das ab und zu mal gemacht habe. Mhm. Und jetzt mittlerweile halt eigentlich täglich, ja. Ja. Auch mehrere Stunden eigentlich am Tag. Ja. Guckst du dir die immer nur an oder masturbierst du auch dabei? Ich masturbiere dabei auch. Immer? Immer eigentlich, immer. Ja. Mhm. Wie sieht's so mit Freundeskreis aus? Ja, ich habe eigentlich einen festen Freundeskreis auch, ja. Mhm. Ich mache mit denen halt nicht gerade viel, weil ich mache mit denen eigentlich nur dann was, wenn sie sich bei mir melden. Mhm. Und das läuft dann so auf 15 Mal im Jahr hinaus. Ach so, mehr nicht. Ja. Also in der Regel Wochenende, dann brauchst du nicht arbeiten. Wie sehen so deine Samstag? Ja, gut, Wochenende bin ich meistens bei meinen Eltern, weil ich dort halt auch noch eine Wohnung habe sozusagen und noch eine, und auch quasi noch eine Nebenverpflichtung sozusagen, weil ich bin halt auch noch nebenher Fußballschiedsrichter und mache das halt am Wochenende quasi. Das ist mal. Und dann hängst du aber abends. Mit Fußball beschäftige ich mich meistens halt dann am Wochenende. Ja, und abends hänge ich dann aber auch wieder im Internet, dann auch am Wochenende, ja. Da bei den Eltern, da im PC. Ja, mhm. Ja. Mhm. So ganz grundsätzlich, wie fühlst du dich dabei? Eigentlich gut, ja. Eigentlich gut. Ich habe gerade so für mich gedacht, während du das erzählt hast, das ist ja ein ödes Leben. Okay. Ja, ich sag so, ein ödes oder ein sehr einseitiges oder irgendwie auch ein bisschen trauriges Leben. 24 Jahre alt, den ganzen Tag im Beruf oder in der Ausbildung und dann abends nur für den PC und ein bisschen schlafen und das Gleiche immer und jeden Tag und immer und jeden Tag. Ich glaube ja, Daniel, das wissen wir ja alle, dass man auch wirklich internetsüchtig sein kann. Natürlich, das ist ja sogar anerkannt. Und wenn man das, dass man irgendwann, das habe ich ja finde zu Daniel am Anfang auch schon gesagt, dass man selbst sich dazu bringen muss, dass man diesen Teufelskreis durchbricht, indem man das bewusst entscheidet, weniger zu machen. Weil die Gefahr einfach, dass man völlig vereinsamt und irgendwie zum Zombie wird, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, die ist einfach da. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann hast du überhaupt keinen Bock mehr rauszugehen. Und es wird nie wieder was mit einer Frau oder mit einer Beziehung oder mit einer Familie oder irgendwas. Das Problem ist natürlich, wenn du sagst, ich fühle mich da ganz wohl bei, woher sollst du den Elan nehmen, da auszubrechen? Da ist ja kein Leidensdruck da. Ja. Das ist ja nur so eine objektive Beurteilung so von außen vielleicht. Oder wenn du ganz sachlich darüber denkst, wirst du es vielleicht auch so sehen. Ja, wenn ich einfach mal ganz nüchtern drüber nachdenke und mein Leben so von außen irgendwie betrachte, dann sehe ich das auch so, ja. Mhm. Irgendwie, aber so für mich selber, also mir gefällt es halt. Mhm. Ja. Aber vielleicht könnte man dich ja packen von da mit dem Thema Sex und Frauen und Beziehung. Ja. Denn da muss sich ja schon was verändern, finde ich. Ja, eigentlich schon, ja. Da muss ja, ich hätte auch gern wieder eine Beziehung, ja, klar. Aber da muss man. Das ist halt die Sache, ich habe halt dieser Beziehung habe ich halt sehr lange nachgetraut. Mhm. Aber du, wie lange hast du nach. Du warst wie alt, als die Beziehung zu Ende war? 21. Ja, nun hast du genug getraut. 3 Jahre reicht. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt müsst du was Neues bekommen. Ja, muss man halt raus und unter Menschen. Ja, ich habe auch eventuell, weiß ich noch nicht, was in Aussicht ist. Muss ich noch sehen. Okay, lass uns mal so stehen. Ich glaube, du bist so ein bisschen schon gewarnt auch, dass man da was tun muss und dass das nicht so das Gelbe vom Ei ist und die Gefahr besteht, dass man da wirklich vielleicht sogar eine Phobie irgendwann kriegt von Menschen, so wie es Daniel erzählt hat. So schlimm ist es bei dir nicht. Ja, hab ich gehört, ja. Ja, das ist zum Glück noch nicht so schlimm bei mir. Ja. Zieh frühzeitig die Notbremse, Daniel. Noch kannst du es, noch geht das gut, glaube ich, bei dir. Okay. Glück, ich danke dir, Domian. Viel Glück wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Danke, vielen Dank. Ciao. Das Internet ist mein Unglück. Heike hat angerufen, 47. Guten Morgen, Heike. Guten Morgen. Hallo, Heike. Inwiefern ist das Internet für dich ein Unglück? Das Internet ist insofern mein Unglück, weil ich dadurch meine Ehe irgendwie aufs Spiel setze. Dabei aufs Spiel setzt? Also du bist noch dabei? Ich bin dabei, ja. Erzähl mal. Also ich bin angefangen mit 44 zu chatten. Mhm. Hab jemanden kennengelernt. Mhm. Und das passt wie Faust aufs Auge. Und dadurch mache ich eigentlich meine Ehe kaputt. Du chattest seit 4 Jahren mit derselben Person? Ja. Ach, und du hast diese Person noch nie getroffen? Doch, einmal. Einmal nur? Ja. Wohnt die weit weg von dir? Nein. Wie lange liegt es zurück, dass du sie getroffen hast? 1,5 Jahre. Wie war das? Geil auf Deutsch gesagt. Geil. Nein, einfach, das war so, als ob man sich wirklich schon jahrelang kennt. Habt ihr miteinander geschlafen? Wir waren zusammen im Bett, ja, aber wir haben nicht zusammen geschlafen. Aber gekuschelt und gefummelt? Richtig. Und warum habt ihr euch denn nicht wieder getroffen? Weil er ein bisschen eigenartig ist. Was ist denn mit ihm? Wenn er keinen Kontakt zu jemandem haben will, dann bricht er das ab. Das dauert manchmal 2-3 Monate, dann meldet er sich wieder. Und ich kann ihn eigentlich nur durchs Internet erreichen. Mhm. Und das heißt, dass man manchmal nächtelang am Internet sitzt und wartet. Ach. Wo habt ihr euch getroffen? Im Restaurant. Mhm. Und wo habt ihr gekuschelt? Im Hotel. Ah. Wie sind die Verhältnisse denn bei ihm, die Familie? Er ist ein freier Mann, er ist nicht verheiratet. Er ist ein freier Mann. Was würde er denn gerne wollen? Ja, ich denke mal, er würde mich gerne haben wollen. Und trotzdem ist er so komisch, dass er manchmal nicht erreichbar ist und dir keine Telefonnummer gibt? Richtig, aber das liegt an ihm selber, weil er selber war verheiratet und hat in seiner Ehe, wurde er geschlagen von meiner Frau. Oh, dann ist er erstmal bedient von Frauen. Ja. Oder vorsichtig und ängstlich. Vorsichtig, ängstlich, und es hat auch lange gedauert, bis er mir richtig vertraut hat. Wie lange bist du verheiratet? Ich bin 25 Jahre verheiratet. Kinder? 3. 3. Die sind teilweise noch zu Hause? 3 noch zu Hause. Was weiß dein Mann von dieser Beziehung? Gar nichts. Nix. Wie ist denn die Ehe? Was? Bitte? Was ist, wie meine Ehe ist? Ja, wie deine Ehe ist. Mein Mann ist ein Eigenbrüder. Er hat sich die letzten Jahre ganz doll verändert. Und sucht eigentlich jetzt im Chat auch eine Frau. Ach, das hast du mitbekommen? Der macht das öffentlich. Der telefoniert auch mit Frauen, wenn ich dabei bin. Ach, das ist aber dreist. Das ist aber dreist. Der telefoniert mit anderen Frauen, während du... Das ist auch ganz doll weh, aber mittlerweile schlucke ich nur noch und lass ihn einfach mal. Wie alt sind denn eure Kinder? 22, 18 und 16. Okay, so ganz aus dem Gröbsten raus, würde ich sagen. Ja, nicht wirklich, aber... Naja, gut, der 16-Jährige nicht, aber... Oder die 16-Jährige. Alle noch in der Lehre und alle noch bei uns. Ja. Wie ist die Stimmung bei euch zu Hause, zwischen dir und deinem Mann? Mein Mann ist auswärts und kommt Donnerstag nach Hause, geht nach oben, geht vor seinem Laptop und den sieht man bis Montagmorgen nicht wieder. Wie, auch nicht zum Essen? Der geht selber unten essen und dann verschwindet er wieder. Also ihr esst nicht in der Familie? Nein. Das ist jetzt schon seit 2 Jahren eigentlich nicht mehr so. Und was redet ihr? Er redet gar nicht mehr mit mir. Er redet gar nicht mehr mit dir? Nein, der hat das schon gebracht, vor kurzem 5 Monate kein Wort mit mir zu reden. Mensch. Wie hältst du denn das aus, Heike? Ich schlucke. Ja, irgendwann kotzt man. Eben, das habe ich jetzt vor Weihnachten gehabt. Da musste man mir die Galle entfernen. Ist ja schon klassisch. Ist ja fast klassisch. Warum machst du das mit? Weil ich eigentlich immer denke, ich habe nämlich das Recht, glücklich zu sein. Du hast nicht das Recht, glücklich zu sein? Richtig. Und wenn ich dir sage, ohne dich zu kennen, ich bin sicher, dass du ein Recht hast, glücklich zu sein, wie wir alle? Ich kann das nicht umsetzen. Warst du schon mal in deinem Leben glücklich? Immer wenn ich mit Klaus spreche, ja. Also dies ist die Chatbekanntschaft. Nur mit diesem Mann warst du bisher glücklich? Da war ich von, sagen wir mal, vom Herzen aus glücklich, ja. Und früher, als du eine junge Frau warst, auch niemals? Eigentlich nicht. Eigentlich von Kindheit auf nicht. Ne. Boah, Heike. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen und ich glaube, das ist auch mein Grund, warum ich das nicht machen würde. Ich habe meinen Mann mit 16 kennengelernt und bin auch seitdem mit ihm zusammen und hatte vorher auch keinen anderen Mann und bis vor 2 Jahren auch nicht. Warst du denn am Anfang etwas verliebt in deinen Mann? Ja, sonst hätte ich nicht geheiratet. Ja, gibt's ja auch. Also. Oder war das am Anfang auch zumindest auch etwas schön mit euch beiden? Jawohl. Wie lange hat das Schöne angehalten? Kann ich nicht sagen, das hat sich einfach so eingespielt. Mhm. Weil mein Mann hat nie was zu Hause getan und der ist einfach so mehr so ein Heike macht schon Mensch. Gibt es Gewalt in der Ehe? Nein. Nein. Mich entsetzt so dein Satz, ich habe nicht das Recht, glücklich zu sein. Ja, so komme ich mir aber vor. Ja, aber das kann man sich auch einreden und so kann man sich auch das Leben selbst blockieren. Ich weiß das nicht. Ich als wildfremder Mensch sage so spontan zu dir, nach dem, was ich gehört habe, abgesehen von dieser Internetgeschichte, raus aus der Ehe. Werde eine freie Frau. Jetzt kommen wir nicht mit den Kindern. Das tue ich aber meinen Kindern und meinem Mann auch weh. Das ist, also was, ob du deinem Mann weh tust oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Das sollte dich auch nicht interessieren. Die Ehe ist kaputt. Punkt. Vielleicht ist er auch froh, wenn er dich los ist. Wenn der schon in deiner Anwesenheit nach anderen Weibern sucht. Höre mal. Wie weh tut der dir denn? So, ja. Und erzähl mir nichts von den Kindern, dass die Familie brauchen. Das ist für die Kinder kein schönes Familienleben, was du mir da gerade geschildert hast. Wirklich nicht. Dann lieber klare Verhältnisse, Mama ist glücklich, Papa ist glücklich und wir besuchen mal den und mal den. Es betrifft ja auch nur noch das 16-jährige Kind. Die anderen sind ja schon älter. Stimmt. Mensch, du bist eine Frau von 47. Die Jahre kommen nicht wieder, Heike. Die jetzt verplemperst. Das wäre für mich jetzt der erste Schritt aus der Ehe raus. Was dann mit dem anderen Mann wird, das ist dann das nächste Gebiet. Ich weiß ja nicht, ob der sich, du sagst zwar, er würde gerne mit dir wirklich zusammen sein, aber ob er es dann auch wirklich tun würde, wissen wir nicht. Oder? Nein, das weiß ich nicht. Hältst du es für möglich, wenn du sagen würdest, hier, ich habe alles aufgekündigt, ich bin frei für dich, dass er dann sagt, ja, okay, ich komme? Ja. Hat er das schon mal gefordert von dir? Der würde nie was von mir fordern, nein. Hat er denn schon mal so zwischen den Zeilen den Wunsch geäußert? Ja. Heike. Heike, Heike, Heike. Stell dir mal vor, durch dieses zögerliche Verhalten, was du jetzt machst seit den Jahren, verlierst du diesen Mann. Helmut heißt er, ne? Nein, Helmut ist mein Mann. Also den anderen. Klaus. Genau, Klaus. Stell dir mal vor, du verlierst den Klaus noch, weil du so lange zögerst. Was wäre das für ein Unglück? Ja, das wär's. Sei doch ganz radikal. Mach doch einen Strich unter dein Leben. Vergiss alles, was du vorher immer so an Ängsten und Bedenklichkeiten hattest. Jetzt stehst du mal im Mittelpunkt. Dein Glück und dein Leben. Sei gut zu deinen Kindern, aber sei auch gut zu dir. Je besser es dir geht, desto besser kannst du zu deinen Kindern sein. Das ist so eine alte Weisheit. Radikal. Radikal, Abenteuer, stürz dich ins Abenteuer neues Leben. Das hört sich immer so einfach an. Ja, ich weiß, es ist schwer. Aber ganz viele Sachen sind schwer am Anfang. Und es wird keine Zauberfee kommen, die dich aus den Verhältnissen rausträgt und auf Zuckerwatte irgendwo hin weht. Nein, das musst du selbst machen. Jetzt hast du die Chance noch. Du bist jetzt in der Mitte deines Lebens. Du kannst den ganzen Teil nochmal im Glück verbringen, den du jetzt von den Jahren eher in Traurigkeit verbracht hast. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr zu sagen, Heike. Hast schon genug gesagt, aber danke. Ja. Eigentlich weiß man das auch. Ich wünsche es dir so von Herzen, dass du da rauskommst und dass du einen neuen Schritt und ein neues Leben findest. Viel, viel Kraft und viel Erfolg und viel Glück. Tschüss, Heike. Tschüss. Hier ist Julia. Hallo Julia. Hallo Domian. Du bist 22. Genau. Und das böse Internet hat mit dir was angestellt. Ja, insofern, dass ich eben doch eine gewisse Parallele zur Sucht sehe. Seitdem ich 18 Jahre alt war, habe ich begonnen, mich für BDSM zu interessieren. Für BDSM? Genau. Beschreib mal für die nicht Insider. Ja, also SM, dominanter Part, devoter Part. Ich bin in dem devoten Part. Mhm. Und habe auch einen sehr ausgeprägten, sexuellen, bin ich eben halt, besessen teilweise. Also sexuell besessen? Ja, also ich brauche es öfters und dann habe ich mich eben in diesem Chat gefunden mit ganz vielen Leuten, habe mich teilweise auch mit denen real getroffen. Und hauptsächlich aber mich dann doch eher für virtuelles Rollenspiel interessiert. Das heißt, man chattet oder habt ihr die Kamera auch an? Soweit so oder auch so. Also das ist dann separat. Über Skype habe ich mehrere Webcam-Session gehabt. Und parallel dazu bin ich in einem Chat, der mir sehr gut gefällt, auch so ein bisschen. Und da steigert ihr euch dann in genau. verschiedene Spiele à la Shades of Grey rein, sowas? Ja, sowas nur. Halt natürlich ein bisschen anders als Shades of Grey. Ja, natürlich, ein bisschen anders. Du bist in der devoten Rolle? Ja. Und da gibt es dann diverse Rollenspiele und Fiktionen, in die man sich da reinsteigert. Ja, genau. Manchmal ist die Kamera an und dann, was zeigst du dann vor der Kamera? Naja, eigentlich alles. Also er sagt, was ich machen sollte, dann ziehe ich mich aus und Wachsspiele bis irgendwelchen... Was für Spiele? Wachsspiele. Sachs? Also ich lasse mir dann heißes Wachs auf meinen Körper. Ach, Wachsspiele, Entschuldigung. Genau. Wenn der jetzt zu dir sagt, hier, Julia oder wie immer der dich auch nennt, der sieht dich dann in der Cam. Ja. Und der sagt, pass auf, ich will, dass du dir deine Brust blutig schneidest. Machst du das? Nein. Nein. Nein. Da ist die Grenze. Da ist die Grenze. Also wir haben Tabus, die besprechen wir vorher und dann machen wir das auch nicht, was jetzt in den Tabus mit reinfällt. Was sind deine Tabus? Analsex zum Beispiel. Wachs habe ich ausprobiert, aber das ist definitiv auch ein Tabu für mich. Bleibende Schäden verursachen. Also Narben wären bleibende Schäden zum Beispiel auf der genau. Haut. Genau, ja. Oder Tiere oder so. Petplay, ja. Also dass man jetzt sich in einer Rolle eines Tieres jetzt schon befindet. Man spielt eine Hündin zum Beispiel und kriegt Befehle. Ah ja. Von Platz, Sitz und so weiter. Das schon. Das kann also passieren, dass dir der andere, der Chatpartner sagt, jetzt lauf auf allen Vieren durch das Zimmer. Ich möchte das beobachten mit der Cam und möchte auch, dass du jaulst wie ein Hund. Das würdest du machen. Genau. Und auch dabei nackt sein und ja. So. Ja. Was empfindest du dabei, wenn du so Sessions hinter dir hast? Also einerlei fand ich es dann sehr spannend und es hat mich eine Zeit lang erfüllt. Und andererseits ist es auch einfach für mich sehr erniedrigend. Also nicht jetzt in dem Bereich, dass ich mich gerne erniedrigen lasse, sondern wo ich dann auch sage, warum mache ich das jetzt eigentlich? Und bist du unglücklich dabei? Also ich war es auch teilweise. Ich habe mich dann irgendwann noch wirklich nur noch als Objekt gesehen und wollte dann irgendwann auch einfach gar nicht mehr Session machen, bis ich damit ganz aufgehört habe, per Webcam. Aber ich bin eben sehr stark noch im virtuellen Bereich dabei. Also ich schreibe viel, so in der Ausbildungszeit. Ja, du hast keinen 18. bis... Du hast keinen Freund? Doch, ich habe einen Partner. Doch, du hast einen Partner? Ja. Na, immerhin. Ja. Weiß der das, was du da alles machst? Also er wusste erst mal. Also es ist ja nicht mehr so weit, dass ich jetzt irgendwelche Webcam-Session mache. Das hat er verboten. Fremdbespielung, wie das heißt, das mache ich auch nicht mehr. Aber ich bin eben auch sehr oft trotzdem noch in einem Chat und unterhalte mich mit den Leuten. Also jetzt Erfahrungen und so weiter, das interessiert mich sehr. Aber das weiß er nicht, dass du das noch machst. Doch, das weiß er. Das weiß er. Ja. Das ist okay für ihn. Nee, ich weiß nicht, ob es wirklich okay für ihn ist. Er sagt dazu nichts, aber dafür bleibt so einiges liegen, wie Hausarbeit und so, wo ich dann wirklich den ganzen Tag rumsitze und schreibe. Mensch, Julia, ich gucke gerade auf die Uhr und sehe mit Erschrecken, dass die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir möchten dich nicht einfach so rausschmeißen. Ich bitte dich nur aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Okay. Bis gleich, ciao. Bis gleich, tschüss. Ihr Lieben in der Technik, Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Bye-bye. Tschüss.